Mein Nachbar geht mir langsam auf den Sack, weil er immer was zu motzen hat. Doch ich glaub, ich hör mir das nicht länger mit an. Er meckert rum, höre ich zu laut Musik, wische ich nicht den Flur, dann gibt es Krieg. Ich hab ihm gesagt, dass er mich mal lecken kann. Man stelle sich vor, er durchwühlt meinen ganzen Müll und ich weiß nicht, was er darin finden will. Denkt er vielleicht, ich verstecke irgendwelche Leichen? Ich glaube, das ist gar keine so schlechte Idee. Räume ich meinen Nachbarn aus dem Weg, dann habe ich endlich meine Ruhe. Oh yeah, wow, wow, wow. Ich ich habe den Kopf von meinem Nachbarn abgehackt und dann alles in den Hausmüll gepackt. Es gibt ja nun keinen mehr, der den euch sucht, oh yeah. Er meckerte rum, hörte ich zu laut Musik, wischte ich nicht den Flur, dann gab es Krieg. Ich hab ihm gesagt, dass er mich mal lecken kann. Wow, wow, wow. Ich werde wohl. And me.